Wer ist da? Rief Felicio in den Wald. Der Papst! Verdammter Mist! Wer soll schon hier im Wald sein? Bin ich ein Karnickel oder was? Nein! Felicio ging in Richtung der Stimme und dann entdeckte er den Urheber dieser boulevardphonetischen Schimpfkapriolen. Es war ein Stock, der von einer Schlingpflanze umschlungen war. Da, wo die Ranke ihn umschnürte, konnte er nicht wachsen, und so hatte er von Natur aus die Form, die an einen Korkenzieher erinnerte. Von der Natur geformt, Felicio hob ihn auf und entschied, »Dich werde ich mitnehmen. Bist ein schmucker Spazierstock.« »Nein, Ron, ich bin kein spießiger Spazierstock. Ich bin der Terrorknüppel. Mach die Schlingpflanze ab,« forderte er barsch. »Wie heißt denn das Zauberwort mit den zwei T's?« »Flott«, pammte er zurück. »Mach den Mist ab sofort los.« Felicio fand diesen ungezogenen Rohling irgendwie amüsant und nahm ihn mit. Als sie mit Einbruch der Dämmerung wieder am Kästchen waren, entzündete er eine Kerze. »Mach sie aus! Hör auf! Felicio, halt, stell dich doch nicht so an!« »Was hat die Alte?« »Sie ist pyronoid. Sie hat Angst vor Feuer.« »Felicio, gleich fällt Glut raus!« »Sie hat doch einen Knall, diese blöde Kuh.« »So, mein Freund, jetzt langt's. Mit diesem Ton wirst du hier nicht lange am Start sein. Du kommst jetzt in die Kiste.« Felicio öffnete die Holzkiste neben dem Ofen und packte den Knüppel da hinein. »Nein, verdammter Mist, lass mich raus.« »Wenn du deinen Umgangston änderst.« »Nein.« »Dann bleibst du da drin.« »Mir doch egal.« »Dann ist es ja gut.« »Oh Mann, Alhalla. Unser Felicio legt sich neuerdings mit dem Teufel an.« »Was? Mit dem Teufel?« »Nein, nicht mit dem Teufel, mit dem Teufel.« »Felicio, was soll das? Felicio, das ist unangenehm. Und wieso schleppst du so einen Rohling hier an?« »Gib ihm eine Chance. Er war sein Leben lang in den Zwängen einer Schlingpflanze. Er hat keine Umgangsformen. Vielleicht hat er sie nie gelernt. Niemand ist vollkommen.« »Und der ganz bestimmt nicht.« Das Novembergrau verspeiste mit dichtem Nebel den Rest des Tages. Vor dem Kästchen hatte Felicio ein Feuer entfacht, auf dem eine Suppe blubberte. Und es war ein unheimlicher Abend. »Gehen wir gleich rein?« drängelten die Stiefel, denen es schon zu unheimlich geworden war.